إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لبغولة ونشفستة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله heute reden wir ein bisschen über unser, sagen wir mal, Frauen oder unsere Schwestern. Und zuerst will ich sagen, Alhamdulillah, dass wir heute in dieser Moschee zusammen sind. Warum? Weil es gibt so viele Moscheen, die geben uns nicht diese Gelegenheiten. Aber Alhamdulillah, dass die Brüder uns diese Gelegenheit gegeben haben. فَنَشْكُرُهُمْ خَالِصَ الشُّكْرُ نَشْكُرُهُمْ خَالِصَ الشُّكْرُ وَجْزَاهُمُ اللَّهُ إِنَّ خَيْرًا. The Buddha Abu Samir und the Buddha Saifuddin, Alhamdulillah, die haben auch also jetzt zwei Kinder gekriegt. Abu Samir hat eine Schwester oder ich meine eine Tochter bekommen, die heißt Sumayya. Sumayya. Und möge Allah die auch genau wie die Sumayya radiallahu anha den Weg auch folgen. Die Sumayya radiallahu anha, jeder von uns, dass sie die erste Shahida war. Die erste Shahida war. Und auch, man merkt auch diesen Namen, die sterben jetzt also aus. Viele Frauen, die nennen nicht ihre Töchter diesen Namen, obwohl die unsere Vorbilder sind. Oder? Sie sind unsere Vorbilder, diese Sumayya, Fatima und so weiter. Jetzt hörst du nur Fifi, Mimi und solche Namen, die nur kaputt sind. Die hat nicht mit Islam zu tun. Und Saifuddin, er hat ein Kind bekommen, ein Junge bekommen, und der heißt Mus'ab. Alhamdulillah. Mus'ab. Möge Allah auch, inshallah, genau wie Mus'ab ibn Umar, seinen Weg auch, inshallah, folgen. Amin. Mus'ab ibn Umar, radiallahu anhu, der ist der erste Da'iya im Islam. Oder? Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat ihn nach Medina geschickt, Da'wah zu machen. Als Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam da kam, er hat diese Lager richtig, also ganz, ganz leicht gefunden. Warum? Mus'ab ibn Umair, er hat alles vorbereitet für Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unser Thema, wie gesagt, die Frauen in Jahiliyyah-Zeit und die Frauen von heute. Was ist der Unterschied zwischen beiden? Die Frauen von damals und auch die Frauen von heutzutage. Also ich meine von Islam. Wir haben jetzt nur eine Hoffnung, dass die Umma wieder aufsteht. dass sie, unsere Frauen oder unsere Schwester, wieder also gute Jungen und gute Frauen auch zu dieser Welt also bringen. Wenn eine Frau richtig gut ist, wallahi, die Umma, die wird auch richtig werden. Aber leider, die meisten Frauen von uns bist hier bescheiden. Meisten, mashallah. Wir haben, wie gesagt, auch Namen von Muslimen, aber die sind richtig weit, weit vom Islam. Ja? Und der Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat uns gesagt, dass für uns und auch für die Frauen, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. Diese Zuyina, das ist diese Gelüste, diese Shahwa. Das ist ganz normal, bei jedem Mensch hat. Aber dass du kommst und du klaust und du sagst, das ist Shahwa. Das ist kein Shahwa. Jeder von uns hat diese Gelüste. Aber diese Gelüste von Klauen und Stehlen gibt es nicht bei jedem. Und danach redest du mit einem Bruder, der sagt, ja, ich habe diese Shahwa. Das hat nicht mit Shahwa zu tun. Deshalb muss man richtig aufpassen. Rawi al-Bukhari wa Muslim, rahimahumullah, anna al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam qal, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijal min al-nisa. Das heißt, die gefährlichste Fitna, die für uns oder Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat, ist An-Nisa, die Frau. Warum? Weil heutzutage es gibt manche Schwestern, die sind sogar auch mit Niqab und die chatten mit Männern. Wie kann das sein, dass du mit Niqab bist, dass du sagst, ich folge Rasul sallallahu alaihi wasallam und ganze Nacht chattest du mit Männern? Das geht nicht. Und wir haben auch so viele Sachen, wallah, erlebt, können wir nicht das auch nicht vorstellen. So viele Sachen. Warum? Wegen der Bruder und auch Schwester. Die sagen, okay, diese kennenlernen. Aber kennenlernen, das hat nicht mit Internet zu tun oder mit Chatten zu tun. Kennenlernen gibt es nicht. Gibt es Khutuba, Verlobung gibt es. Ja? Und auch gibt es auch Ru'yat und Shara'iyya. Darfst du auch die Schwester auch sehen, ist kein Problem. Aber nicht, dass du jedes Mal sagst, ich will die Schwester sehen. Und dann in 2 Tagen, ich will die Schwester wieder sehen. Was ist das? Das ist wieder Spielerei. Ist das. Das hat auch nicht mit Islam zu tun. Das heißt, du musst erstens eine gute Absicht haben. Wenn du ein Ru'ya Shara'iyya willst, dann musst du eine gute Absicht haben. Sogar auch gibt es manche Frauen, die sind stolz auf diese Sachen. Die sagen, bis jetzt, da haben mich über 500 Männer gesehen. Ja und? Kann sein, dass bei dir liegt diese Sache. Sagt ja, jedem Mann, der zu mir kommt, das ist nicht mein Geschmack. Was hat das mit Geschmack zu tun? Und die gucken nicht, dass das ein Bruder richtig stark beim Dien ist. Meisten Schwestern, die gucken nur, wie er aussieht. Sonst nichts. Ist das eine Masse? Das ist auch keine Masse. Allah, deshalb die Frauen oder die Schwestern uns, die haben nicht diese Schara, diese Sünde, was der Rasul sallallahu alaihi wasallam für uns also gemacht oder gelassen hat. Hä? Das ist das. Und auch, es gibt eine Sache, schau mal, damals, Zeit von Ottoman-Zeiten oder von Andalus-Zeiten, wer hat diese beiden kaputt gemacht? Die Frauen. Am Anfang, die waren richtig stark, Allah, richtig stark. Aber mit der Zeit, die Gegner oder die Kuffar, die haben gemerkt, man kann diese Leute kaputt machen, nur durch die Frauen. Und die haben das richtig gemerkt und auch gemacht. Und wir haben geschafft. Wallahi, die Brüder, die sind von Muschi raus und gegenüber sind Frauen, sogar auch mit Gitarre und alles. Und dann die Brüder kommen raus und dann ausgeflippt. Und dann Land ist schon weg, bis jetzt. Wallahi. Einer von denen hat er gesagt, mit einer Frau kann man so viele Sachen erreichen, was wir mit tausenden Kanonen erreichen haben. Mit einer Frau. So, Kanonen ist richtig ein gefährlich, eine starke Waffe. Aber mit einer Frau ist es besser als 1000 Kanonen. Warum? Weil das ist ganz normal. Kein starker Bruder damals, also diese Sache nach. Na, und man muss auch wissen, die erste Frau, die mit der Rasul sallallahu alaihi wasallam gebetet hat, ist eine Frau, oder? Unsere Mutter Khadija radiallahu anha. Und die erste Frau, die auch an Allah geglaubt hat, nach der Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Islam geglaubt hat, ist unsere Mutter Khadija radiallahu anha. Erste Shahida, wie gesagt, auch, ist auch eine Frau. Die erste Frau ist auch, die in Haram angekommen ist, ist auch eine Frau, oder? Hajar, ja, radiallahu anha. Und auch erste Frau, die auch in Shahida in Europa, ist auch eine Frau. In Europa, wer heißt sie? Qobrus. Wer heißt sie? Ne? Oh, das Zypern, ja. Das ist, dort ist ihre Grabe. Dort ist sie gestorben. Ja? Das ist. Und auch nicht nur das, sondern es gibt so viele Gelehrte, Bukhari zum Beispiel, oder Shafi'i, oder Sufyan Thawri. Wer hat ihn erzogen? Ihre Mutter. Da die meisten von denen, die waren nur weise Kinder. Und trotzdem, die waren richtige Frauen und haben auch richtige Erziehung gehabt. Und das fällt auf uns. Jetzt findest du auch Frauen, aber ich sage immer nur wie Autoteile. Alles ist nur künstlich. Diese Wippen sind gekauft von Woolworth und die machen so bis hier. Was noch? Mimon, was noch? Perücke ist auch genauso. Und diese Nagel ist bis hier 50 cm. Was noch? Ha? Farbe ist auch genauso. Und auch manche Frauen, die jetzt, Alhamdulillah, haben auch Tauber gemacht und haben jetzt zwei Augenbrauen. Zwei. Habt ihr schon gesehen? Warum? Weil der hat weggemacht. Und dann der hat das mit Tattoo gemacht. Richtig. Und der hat jetzt Taube gemacht und die Original kommt entweder von oben oder von unten. Hat jetzt zwei Augenbrauen. Oder? Und so viele Sachen. Ist das die Wahrheit von den Frauen? Ist das die Frauen, die Allah auch gelobt hat oder Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam gelobt hat? كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. Muss man immer diese Frage stellen. Sind wir auch von Ummat al-Rasul صلى الله عليه وسلم? Wird auch al-Rasul صلى الله عليه وسلم in Yawm al-Qiyam auch stolz auf uns sein? Oder einfach suhqan oder bu'dan? Oder? Wird auch al-Rasul sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel, wenn er zu unseren also Häusern oder Wohnungen reinkommt und guckt er, wird auch also auf uns stolz sein? Oder der wird uns auch sagen, was ist mit uns los? Seid ihr von mir? Wallahi, so viele Fragen muss man richtig normalerweise stellen. Warum? Weil wir von Ummat al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummati. Der macht Sorgen um uns hier in Dunya und auch in Yawm al-Qiyam. Aber wir Männer und Frauen kannst du vergessen. Wallahi, eine Frau von damals, von Zeit von Rasul sallallahu alaihi wasallam, sind tausendmal besser als Männer von heute. Oder? Wallahi, warum? Weil die haben richtig Schar'ullah gefolgt. Und das ist die wahre Geschichte. Das ist die normale Sache. Und nicht nur das, schau mal auch, nicht Zeit von Jahiliyyah-Zeit, sondern auch vor Islam. Die Hindus, Die Frau, sie war wertlos. Wenn der Mann gestorben ist, die Frau muss auch mit ihnen brennen. Was hat sie gemacht? Der ist schon gestorben, aber sie muss auch mit ihm in diesem Feuer auch verbrennen. Die arme Frau. Oder? Das, subhanallah. Und auch die Europäer hier. Das war Zeit, als der Rasul sallallahu alaihi wasallam geboren ist. Die haben einen Kongress gemacht und haben immer viele Fragen gestellt in diesem Kongress. Die haben gesagt, ob eine Frau ein Mensch oder ein Tier ist. Wallahi. Ob eine Frau eine Seele hat oder nicht. Auch wenn die eine Seele hat, ob das eine Seele von einem Mensch oder von einem Tier. Aber wenn die auch eine Seele von einem Mensch hat, ob diese Seele ist gleich Seele von der Mann oder nicht. Und danach zum Schluss, die haben eine Sache also gekriegt. Zum Schluss, die haben gesagt, okay, Allah hat eine Frau erschaffen, nur für den Mann. Die haben so gesagt. Und auch die Juden, schau mal, die Juden, wenn die Frau ihre Tage hat, darf keinen Teller anfassen. Warum? Weil die ist najis. Und sogar, die machen auch ein Zelt draußen und sie muss dort bleiben, bis ihre Tage aufhört. Dann darf sie wieder reinkommen. Was ist das? Die Perser auch. Was sie auch gemacht haben, die Persen, du bist freiwillig, also als Mann, wann du Lust hast, du sagst, ich habe keine Lust mehr mit dieser Frau zu leben. Einfach dürft ihr töten. Das war auch so. Das heißt, du kannst entscheiden. Du kannst entscheiden. Subhanallah. Aber Alhamdulillah, als Islam kam, die Frauen sind richtig wertvoll geworden. Sogar auch, es gibt ein Sura von Sura Tunisa. Oder? Extra. Gibt es nicht Sura Tunisa? Gibt's nicht. Gibt Sura Tunisa, Sura Maryam. Und auch es gibt so viele Ahkam von Nisa. So viele Ayat, so viele Sachen. Sogar auch, es gibt unsere Mutter Zainab bint Jahshin. Zainab bint Jahshin radiallahu anha. Sie war auch Frau von wem? Von Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Die ist auch unsere Mutter. Die war immer stolz. Warum war die stolz? Was hat diese Mutter von uns gekriegt, was die anderen Mutter nicht gekriegt haben? Ihr Wali. Wer war ihr Wali? Allah. Habt ihr das schon mal gehört? Dass ihr Wali von Zainab bint Jahshin radiallahu anha war Allah. Zawajnaka Zaydun ibn Haritha radiallahu anha. Das heißt, sie hat immer gesagt zu den anderen Mutter von uns, jeder von euch war Wali, also Vater oder Onkel oder Bruder, aber لكنني زوجني الله من فوق سبع سماوات هن سبتني هم ولي فن زينب بنت جحش رضي الله عنها و الله عز وجل und nicht nur das, auch die المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Die Frau, die auch zu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kam und hat beschwerdet, dass der Mann von dieser Frau, auch ein Sahabi, radiallahu anhu, Ibn Samit, der hat ihm gesagt, ja, Rasulallah, ich habe seine Kinder richtig erzogen und für ihn alles gemacht und jetzt hat mir gesagt, du bist wie meine Mutter geworden. Al-Dihar. Und dann kam diese Ayat extra für Khawla, radiallahu anha. Deshalb, es gibt so viele Sachen, muss jeder von uns, jetzt sagt mal ein Bruder von uns, was geht mich das an? Ich bin ein Mann. Aber trotzdem, du hast eine Schwester, du hast eine Mutter, du hast ein Ömerchen und so Sachen. Deshalb jeder von uns, und normalerweise ein Fehler liegt an uns, an Männern, nicht an die Frauen. Oder? Wenn eine Frau von uns nicht richtig erzogen ist und du bist ein Vater oder ein Bruder oder ein Sohn sogar, das heißt, die Sachen oder der Fehler liegt an uns. Kann sein, dass du nicht deine Tochter richtig erzogen hast. Kann sein, dass du auch deine Schwester auch genauso oder auch deine Mutter. Es gibt so viele Brüder, die haben eine schlechte Mutter. Obwohl er richtig gut geworden ist, aber die Mutter ist es richtig Katastrophe. Er kann nicht machen. Er hat versucht. Aber trotzdem, er sagt immer, nie aufhören. Es gibt so viele Brüder, die haben auch also richtig Power gegeben, Wallahi, die nie aufgegeben haben. Und die Mutter von diesen sind auch jetzt Muslime geworden. Viel. Alhamdulillah. Ad-Da'wa la tanqata. Ad-Da'wa muss bis Ende der Welt bleiben. Nicht einfach, du sagst, ja, jetzt kommen viele Prüfungen. Ich mache nicht weiter. Nein, egal was kommt, muss man immer weitermachen. Warum? Weil es gibt nur einen Tod, oder? Nur einen Tod. Und besser, wenn du fi sabilillah stirbst, als eine Feigling. Rache. Nein. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن النساء أو إنما النساء شقائق الرجال إنما النساء شقائق الرجال. Das heißt, alle Urteile, alle Ahkam, was wir haben normalerweise, genau ist auch gültig bei den Frauen. Außer gibt es manche Ausnahmen, beim Hajj zum Beispiel, beim Fasten und so Sachen. Sonst alle Ahkam, was Allah uns und auch Rasul sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, es ist auch für uns gültig. Also ich meine für die und auch für die, für uns und auch für die Schwester. Warum? قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ob ein Frau ist oder egal, ein Mann ist egal. Unterschied ist nur Taqwa. Wenn du Taqwa hast, dann Alhamdulillah. Dann kann sein, dass die eine Frau besser, wie gesagt, als uns alle. Warum? Weil die richtig Taqwa hat. Und diese Taqwa, wie gesagt, kann nicht jeder kriegen. Die Taqwa ist eine Sache, die richtig wichtig ist. Sogar auch Taqwa, und dann oft gesagt, wenn du Taqwa hast, Wallahi, du kannst auch nach Wissen streben. واتقوا الله ويعلمكم الله oder واتقوا الله und dann ويعلمكم الله dann kriegt ihr auch Wissen, wenn du Taqwa hast. Und diese Taqwa, wie gesagt, ist auch ein großes Thema. Zeit mal Rasul sallallahu alaihi wasallam, schau mal, wie gesagt, wie die Frauen bei uns richtig wertvoll sind. Nicht nur Muslime, sondern auch die Kafirat. Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, immer wenn er ein Sariya schicken will, der sagt, لا تقتلوا رجلا شيبا. Dürft ihr keinen alten Mann töten. Ältere Männer. ولا تقتلوا طفلا. Auch kein Kinder töten. ولا تقتلوا النساء. Auch keine Frauen töten. An Nisa allgemein. Hier ist allgemein. Subhanallah, schau mal, das ist unser Islam. Man darf keine Frauen töten. Man darf keine alten Männer töten. Man darf auch keine Kinder töten. Aber was mit anderen? Sie machen alles in einen Topf. Oder? Allah, so. Aber Alhamdulillah, wie gesagt, ich sage immer Alhamdulillah, dass wir Muslime sind. Alhamdulillah, dass wir Muslime sind. In einem Hadith, Rawahu al-Bukhari, an al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat eine Frau in einem Krieg gesehen und die Sahaba haben die getötet. Und da war richtig sauer. Warum habt ihr diese Frau getötet? La taqtulun nisa. La taqtulun nisa. Hadith, wie gesagt, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Und Wasiyyatun Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ein Nasiha, ein Wasiyya, ein Testament von al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Sogar auch beim Sterben. Beim Sterben hat er gesagt, Istausu bin Nisa'i khaira. Istausu, das heißt, man darf nicht, sag mal, nicht gut mit unseren Frauen nicht umgehen. Warum? Weil es gibt wieder, es gibt auch so viele Brüder, die schlagen die Schwester tot. Wallahi. Warum? Weil er sagt, ja, ich habe geheiratet, damit ich auch Macht kriege. Das war seine Absicht. Was ist das? Und sogar, wenn du ihn siehst, Alhamdulillah, richtig nach Sunna. Kurze Hose, Bart, alles möglich. Aber zu Hause, man hat das Schwert. Allah, so viele Brüder, die machen solche Sachen. Warum? Bevor diese Frau deine Frau geworden ist, ist erstens deine Schwester von dir. Oder? Wenn du das nicht machen kannst, dann mach Schluss besser. Es gibt viele Frauen, die sind richtig. Was kann ich euch sagen nachher? Richtig kaputt gegangen. Wegen dieser Sache. Und der Rasul sallallahu alaihi wa sallam in ein Hadith muttafaqun alaihi hat er gesagt, يَضْرِبُ أَحَدَكُمْ إِمْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْعَبْدِ. Manchen von uns, die schlägen oder schlagen ihre Frauen wie ein Dienerin von ihm. Aber ثُمَّ يُعَانِقُهَا آخِرَ اللَّيْلِ أو آخِرَ النَّهَارِ كما قال الله عليه وسلم. Also vormittag kriegt sie richtig Schläge. Aber wenn richtig dunkel ist, dann mein Schatz. Was ist das? Welche Schatzsache? Was ist das? Das heißt, du kennst deine Frau nur in Dunkelheit. Nur wenn dunkel ist, wenn Sonne kommt, gibt's Stock, gibt's Schläge. Was ist das? Ist das Islam? Das ist kein Islam. Ich meine nicht, dass wir ma'asum sind, dass wir keinen Fehler machen. Jeder von uns macht Fehler. Allah, jeder von uns macht Fehler. Aber es gibt manche Brüder, die übertreiben. Allah, die übertreiben Schläge. Wenn er kommt, dann khalas. Und das hat nicht mit Islam zu tun. Das hat nicht mit Islam zu tun. Schau mal, al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, wie hat mit unserer Mutter Aisha radiallahu anha also umgegangen. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة ثبوك أو من غزوة خيبر. So steht auch im Hadith. Der ist von einem Krieg, Tabuk oder von Khaybar, wieder zurückgekommen ist. Und dann Aisha radiallahu anha, der hat, sag mal, wenn du reinkommst, oben ist ein Vorhang. Ja, wie ein Vorhang. Ja. Das ist die Tür und oben ist ein Vorhang. Und hier macht ihre Spielzeuge. Aisha radiallahu anha macht ihre Puppen. Wie Puppen? Ja, Puppen. Deshalb viele Brüder, die fragen, darf meine Tochter zum Beispiel mit einer Puppe spielen? Das ist eine Puppe. Darf man? Warum? Das ist der Beweis. Das heißt, wann dürfen wir die Sachen nicht zu Hause also haben, wenn du eine Sache, ein Statue, ein Elefant, ein Pferd und machst du in Wohnzimmerschrank, hängst du das als Schönheit? Das dürfen wir nicht. Dürfen wir das nicht machen. Aber Spielzeuge und so Sachen, es ist kein Problem. Hier ist Beweis. Und dann al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, der ist reingekommen und dann auf einmal kam Wind. Und dieser Wind hat diesen Vorhang so weggemacht und da hat er viel Zeuge gesehen. Und zwischen diesen Spielzeugen ist auch ein Pferd. Und nicht nur Pferd, sondern Pferd mit Flügeln. Und der Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat gelächelt. Ja, Aisha, was ist das? Sie hat ihm gesagt, ja, Rasulallah, Banati, meine Töchter, sagt sie. Und dann, ja, sie hat gesagt, das ist kein Problem, aber was ist das? Qalat, das ist ein Pferd. Faqala Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Pferd mit Flügel. Sie hat gesagt, ja. Ama sami'ta, ja, Rasulallah, bi anna Suleymana kana indahu farasun bi ajniha. Hat ihm gesagt, ja, Rasul, hast du nicht gehört, dass auch Suleyman alaihi salam ein Pferd mit Flügel gehabt hat? Fadahika Rasul sallallahu alaihi wa sallam, hat er gelacht und einfach reingekommen. Das heißt, er sagt nicht, nein, kaputt machen, was ist das? Ja, bist du verrückt? Wie auch manche Brüder auch machen. Nein, achi, hadi hi hikmatu Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Naam. Zeit von Jahiliya. Das heißt also Zeit von Abu Jahl und Abu Lahab. Obwohl, achi, wallahi, achi, obwohl Abu Lahab, Abu Jahl, aber die waren Männer. Oder? Die lassen nicht ihre Frauen so wie wir jetzt. Sie sagt, reinkommen, reinkommen. Nicht draußen gehen, nicht draußen gehen. Nicht wie jetzt. Besonders hier, Sache, in diese Sommerzeit. Katastrophe. Oder Hirsch? Katastrophe. Wallahi, richtig Katastrophe. Möge Allah uns alle von diesem Land raus bringen, inshallah. Wallahi. Kommst du raus, dann bist du auch raus. Oder? Und kommt auch jetzt also diese, weiß das, Stände. Hä? Es gibt auch jetzt, also die sagen Hijab und Shar'iyun für Schwimmen. Was heißt das? Sagt ja, wie eine Schwester auch gesagt hat, ja, ich gehe auch mit meinem Mann im Meer, ich kann auch richtig schwimmen. Und der Bruder sagt aber, wenn du schwimmst, dann wird alles kleben mit Wasser. Sagt, nein, ich komme richtig tief da und ich ziehe meine Kleider aus und dann schwimme. Ich schwimme und die Kleider ist bei meinem Mann. Wenn ich fertig bin, dann rufe ich ihn wieder und dann bringt er mir meine Kleider. Dann ziehe ich wieder an. Wie? Was ist das? Es gibt Leute, die haben richtig Lupen. Ich komme von weit, achi. Oder? Es gibt Leute, es gibt alles, achi. Alles möglich. Subhanallah. Naam. Zeit von Jahiliya.